2b und 2c. B. Deutschland. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir uns heute Abend noch über Politik unterhalten. Ja, ich auch nicht. Okay, also jetzt erzähl mal, wie ist das in Deutschland? Also, bei uns gibt es alle 4 Jahre Bundestagswahlen. Das sind die wichtigsten Wahlen in Deutschland. Da dürfen alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren wählen. Bürgerinnen und Bürger? Das heißt, man muss die deutsche Staatsangehörigkeit haben, um wählen zu dürfen. Ja, genau. Und der Bundestag? Ist das das Parlament? Richtig. Im Bundestag sitzen etwa 700 Abgeordnete. Die kommen von verschiedenen politischen Parteien. Die Parteien, die bei der Wahl die meisten Stimmen bekommen, schicken auch die meisten Abgeordneten. Und die mit den wenigsten? Die wenigsten. Ja, klar. Man kann also sagen, dass der Bundestag die politische Meinung des Volkes repräsentiert. Und wer entscheidet, wer in die Regierung kommt? Die Abgeordneten im Bundestag. Also genauer gesagt wählt das Parlament den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin und er oder sie schlägt dann die Minister und Ministerinnen für die Regierung vor. Die Bundeskanzlerin kommt fast immer aus der Partei, die die meisten Abgeordneten im Bundestag hat. Und heißt das, dass die Regierung immer nur aus einer Partei gebildet wird? Nee, die Regierung braucht ja eine Mehrheit. Also mehr als 50% der Sitze im Parlament. Das schafft seit Jahren keine Partei allein. Deshalb tun sich normalerweise 2 oder 3 Parteien zusammen und bilden eine Koalition. Und aus diesen Parteien kommen dann auch die Ministerinnen und Minister der Regierung. Also die Minister für Gesundheit oder Verkehr und so weiter. Ja, normalerweise ist jeder Minister oder jede Ministerin für ein bestimmtes Ressort zuständig. Zum Beispiel für Bildungspolitik oder für Außenpolitik. Und hat die Kanzlerin auch ein bestimmtes Ressort? Nee, die macht alles. Nein, im Ernst, die Kanzlerin ist die Vorsitzende der Regierung und hat sozusagen die meiste Macht. Und beschließt die Regierung die Gesetze in Deutschland? Nein, die Regierung kann zwar Gesetze vorschlagen, aber der Bundestag und der Bundesrat müssen zustimmen. Insgesamt sind der Bundestag und der Bundesrat wichtiger beim Gesetzgebungsprozess als die Regierung. Warte mal, nicht so schnell. Was ist denn der Bundesrat? Im Bundesrat sitzen die Vertreter der Bundesländer. Du weißt ja, dass Deutschland in 16 Bundesländer aufgeteilt ist. Jedes Bundesland hat nochmal ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung. Und die Regierungen der Bundesländer schicken Vertreter in den Bundesrat. Sie sollen dann die Interessen ihres eigenen Bundeslandes vertreten, wenn etwas für ganz Deutschland entschieden wird. Okay, verstehe. So können also auch die Bundesländer bei Gesetzen mitentscheiden. Genau. Also der Bundestag und der Bundesrat beschließen zusammen die Gesetze. Was ist mit den Bürgerinnen und Bürgern? Dürfen Sie auch Gesetze vorschlagen und beschließen? Nein, nicht direkt. Die Bürgerinnen und Bürger können nur indirekt bei den Wahlen Einfluss auf die Gesetze und die Politik nehmen. Deshalb finde ich es so wichtig, dass man wählen geht und dass man sich vorher über die Parteien informiert. Also, welche Ziele und Ideen eine Partei hat, welche Werte sie vertritt und für welche Themen sie sich einsetzt. Ja, da hast du recht. Danke dir. Das hast du echt gut erklärt. Jetzt habe ich endlich mal einen Überblick über das politische System in Deutschland bekommen. Sollen wir eigentlich noch was bestellen?